Leib der geschundenen Heimat sich die Klage des Volkes entrang. Warf die Sonne sich über die Berge und ganz Deutschland brach auf im Gesang. Mit dem Mute des kühnen Soldaten, der unsterblich blieb, fiel er auch früh. Stellen wir uns dem Tod entgegen, denn die Heimat verraten wir nie, wir nie. Schlag das Volk aus den Ketten schlaglos, aus dem Elend befreit, sind wir groß. Wir werden siegen, schlag das Volk aus den Ketten schlaglos. Wir werden siegen, aus dem Elend befreit, sind wir groß. Wir werden siegen, schlag das Volk aus den Ketten schlaglos. Wir werden siegen, aus dem Elend befreit, sind wir groß. Sind Arbeiter, Bauern, Soldaten, für das Vaterland stehen auch die Frauen. Wir sind Bergleute oder studieren, unsere Heimat kann fest auf uns bauen. Sozialistisch wird unsere Zukunft, die Geschichte kommt endlich voran. Nützt die Saat der deutschen Erde jedermann, jedermann, jedermann, jedermann. Schlag das Volk aus den Ketten schlaglos, aus dem Elend befreit, sind wir groß. Wir werden siegen, schlag das Volk aus den Ketten schlaglos. Wir werden siegen, aus dem Elend befreit, sind wir groß. Wir werden siegen, schlag das Volk aus den Ketten schlaglos. Wir werden siegen, aus dem Elend befreit, sind wir groß. Wir werden siegen, schlag das Volk aus den Ketten schlaglos. Wir werden siegen, aus dem Elend befreit, sind wir groß. Wir werden siegen, schlag das Volk aus den Ketten schlaglos. Wir werden siegen, aus dem Elend befreit, Sieg! Sind wir groß.